Das hier geht raus an meine Eltern, wie oft habt ihr mich gefragt, weil euch die Sorge um euren Sohn immer wieder hat geplagt. Kurz gesagt, euch hat mein Umgang nicht behagt, doch wusste ich immer, was ich tue, das merktet ihr auch Tag für Tag. Ich wusste stets, was ich bei diesen Leuten abgesucht, ich sah, was um mich rum passierte, doch hat zum Aufstehen keiner Mut. Hab es verflucht, hab auch den Knast schon mal besucht, kann dich auch oft nur gegen Wände, so blieb dennoch nichts unversucht. Nicht länger zu schweigen, mein Antrieb, mein Bestreben, will Stimme und Faust erheben, die Stimme des Protests beleben. Mein halbes Leben bin ich mittlerweile dabei, Widerstand zu leisten gegen einen kranken Geist der Zeit. Wir hatten natürlich über die Jahre weg Meinungsverschiedenheiten aufgrund meiner Tätigkeiten, doch auch das war mal vorbei. Und nebenbei, bevor ihr beiden euch noch mehr beschwert, die alten deutschen Tugenden habt ihr mir doch gelehrt. Vater, Mutter, euch beiden gilt Respekt und mein ewiger Dank. Die Vergangenheit scheint nicht in goldenem Glanz. Ich kann nicht sagen, ob das am Ende alles wert war, ihr wisst selbst, die Zeiten werden härter. Doch ich weiß, steht auch am Ende dieses Weges nicht der Sieg. Ich ging den Weg, auf dem ich mein Gewissen trieb. Ich ging den Weg, auf dem ich mein Gewissen trieb. Auch ich wollte was dazu sagen, bin auf meine Eltern stolz. Was ich bin ich dank euch, geschnitten aus demselben Holz hergeholt. Eine Frau in diesem Volk, das sterben soll, verbluten und versinken. In einer Weltenherde soll. Werte wie Blut und Erde sollen aber in diesem Land bestehen. Aufgestanden, eingestanden, Heimat darf nie vergehen. Meine Schwestern, ihr müsst sehen, Männer können Welten bauen, ein Volk. Es steht und fällt mit seinen Frauen. Hab Vertrauen, unsere Bewegung ist das Recht. Das merkt ihr selbst, wenn ihr mit und nicht über Nazis sprecht. Das Gefühl ist echt, Widerstand ist auf Frauensache. Ich seh das wirklich so, das ist nicht nur eine braune Masche. Aus dieser rauen Sache wächst die Zusammengehörigkeit. Mama, Papa, danke, leide nicht an blinder Hörigkeit. Aber die Möglichkeit und die Pflicht, unser Blut zu bewahren. Mädchen und auf Frauen, unsere Gemeinschaft hat noch jedem gut Vater, getan. Vater, Mutter, euch beiden gilt Respekt und mein ewiger Dank. Die Vergangenheit scheint nicht im goldenen Glanz. Ich kann nicht sagen, ob's das am Ende alles wert war. Ihr wisst selbst, die Zeiten werden härter, doch ich weiß, steht auch am Ende dieses Weges nicht der Sieg. Ich ging den Weg, auf dem ich mein Gewissen trieb. Ich ging den Weg, auf dem ich mein Gewissen trieb. Denk ich zurück, dann muss ich lachen, ich höre immer noch die Debatten. Für mich war es das Licht, aber für euch der schwarze Schatten. Ja, wir hatten das Thema wahrlich ziemlich oft und haben uns deswegen auch manchmal wochenlang gezofft. Aber gehofft habe ich immer, dass ihr es irgendwann versteht, was mich bewegt, was mich treibt und was mich führt auf diesem Weg. Oft schon spürte ich am eigenen Leib die offene Repression. Gefängnis und auch Geldstrafen waren allzu oft mein Lohn für den Kampf für die Nation und für mein unzensiertes Wort. Oft auch mit Absicht vorgetragen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Dass ihr euch sorgt, verstehe ich, glaub ihr, das tue ich selber auch. Doch wo gehobelt wird, fallen Späne und wo Feuer ist es rau. Und das Gefühl im Bauch wird auch nicht wirklich besser. Über uns schwingt Damokles Schwertschaft wie ein Metzgermesser. Aber kein Stück verbessert, das Ziel vor Augen ist zu sehen. Unsere Herzen brechen nicht, wir bleiben aufrecht stehen. Trieb.